Als Johannes Chrysostomos in Konstantinopel ankam, waren dort bereits zahlreiche Bischöfe versammelt, die ihn auf Anordnung des Kaiserhofs zum Bischof der Hauptstadt wählen mussten. Theophilos, der Patriarch von Alexandria, der selbst eine Vormachtstellung in der Ostkirche anstrebte, wurde dazu verpflichtet, Johannes zum Bischof zu weihen. Von nun an war Johannes für Theophilos ein gefährlicher Rivale. Das Ganze war durch den einflussreichen kaiserlichen Hofeunuchen Eutropius eingefädelt worden, der einen politisch unerfahrenen Geistlichen auf dem Bischofsstuhl von Konstantinopel sehen wollte. Der unbedeutende Prediger aus Antiochien schien da gerade der richtige Mann zu sein. Eutropius wollte verhindern, dass einige Bischöfe, wie etwa Theophilos von Alexandrien, zu viel politischen Einfluss auf den Kaiser bekamen. Auf diese Weise gelangte Johannes Chrysostomos nun auf den obersten Bischofssitz des Orients. Über Nacht war er das geistliche Oberhaupt in Konstantinopel und der Prediger des Kaisers und seines prachtvollen Hofes. Und er nahm das ihm übertragene geistliche Amt von Anfang an sehr ernst. Der Kirchenhistoriker Jean-Marie Leroux. Er traf die erforderlichen Maßnahmen im bischöflichen Palast, einen seinem geistlichen Ideal entsprechenden Lebensstil einzuführen. Bescheidene Mahlzeiten und ein asketisches Leben. Er verkaufte kostbare Stücke aus dem Kirchenbesitz zur Unterstützung diakonischer Tätigkeiten. Er versuchte, die zahlreichen Mönchsscharen, die ohne klösterliche Ordnung in der Stadt lebten, seiner bischöflichen Aufsicht zu unterstellen, womit er sich unter den Mönchen viele Feinde machte. Als er dann auch in die feine Gesellschaft in Konstantinopel eingeführt wird, ist er über deren ausschweifenden Lebensstil entsetzt. Unerbittlich zieht er in seinen Predigten gegen den Luxus und den verderblichen Lebenswandel der reichen Oberschicht zu Felde. Mit subtiler Psychologie erforscht er die Gefallsucht der feinen Gesellschaft und prangert schroff die soziale Ungerechtigkeit in der Stadt an. Er rügt seine Zuhörer, die Namen der Spitzenpferde im benachbarten Hippodrom besser zu kennen als die der Apostel. Seine Worte klingen nicht selten wie Peitschenhiebe. Wir predigen, Christus habe ein großes Werk vollbracht, indem er aus Menschen Engel machte. Wenn man dann die Beweise fordert und verlangt, wir sollen doch aus unserer Herde Beispiele dafür erbringen, so müssen wir still sein, aus Furcht, anstatt Engel, in Wirklichkeit Schweine aus dem Saustall und geile Hengste vorzuführen. Besonders beim einfachen Volk hat Johannes leidenschaftliche Anhänger. Vor allem dort genießt er mit seinen strengen Ermahnungen an die Adresse der Wohlhabenden großes Ansehen. Doch die Oberschicht in Konstantinopel fühlt sich von seinen Tiraden immer mehr herausgefordert. Der Historiker Hartmut Leppin. In Konstantinopel bekam er es mit dem ganzen Intrigenspiel einer Hauptstadt zu tun. Hier war er letztlich ein Fremder, der mit den Feinheiten und Zwängen des gesellschaftlichen Lebens nicht umzugehen verstand. Sein ungepflegtes Äußeres erregte Anstoß. Sein Wunsch, allein zu essen, erschien den kommunikativen Großstädtern unbillig. Seine rabiate Kritik am Luxus verdross die Vornehmen und Schönen der Stadt. Auf dem glatten Parkett der Hauptstadt verlor er seinen Stand. Der moralischen Überlegenheit jedweder Gestalt des weltlichen Lebens war sich Johannes vollkommen sicher. Und von dieser hohen Warte aus glaubte er, urteilen zu können. Das war zu viel. Die mächtigste Feindin machte sich Chrysostomos in Eudoxia, der Frau von Kaiser Arkadius. So wie Johannes der Täufer einst gegen den dekadenten Luxus von König Herodes wetterte, so geißelte auch Chrysostomos die Genusssucht der byzantinischen Hofdamen. Und nach dem Vorbild der biblischen Geschichte vergleicht er nun Kaiserin Eudoxia mit ihrer Wut auf ihn mit der Königin Herodias. »Und wieder rast Herodias, wieder verfällt sie dem Wahn.« Wieder verlangt sie den Kopf des Johannes auf einer Schüssel. Nach seiner Ankunft in Konstantinopel hatte die Kaiserin ihn noch verehrt. Nun, da Johannes sich nicht willens oder fähig erweist, die Spielregeln der politischen Kultur zu beachten, muss der Spielverderber zu Fall gebracht werden. Der Kirchenhistoriker Jean-Marie Leroux. Kaiserin Eutoxia stellte sich an die Spitze einer Verschwörung, die den Sturz des Bischofs verlangte. Dass sich weltliche wie kirchliche Mächte gegen Johannes zusammenfanden, hatte seinen Grund in seinen bedingungslos rigorosen Forderungen. Chrysostomus war überzeugt, aus einer religiös überlegeneren Haltung heraus zu handeln. Dabei nahm er für sich auch das Recht in Anspruch, den Kaiser, also den offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden, und dessen Familie zu kritisieren. Damit hatte er natürlich den Bogen überspannt. Die Verschwörung gegen Johannes nahm ihren Anfang in Ägypten. Eine Gruppe von Mönchen, aufgrund ihrer Körpergröße die Langen Brüder genannt, wurde vom alexandrinischen Patriarchen Theophilos bezichtigt, den heretischen Lehren des Origenes anzuhängen. Sie suchten Zuflucht bei Johannes, der sie im Stift seiner vertrauten Freundin Olympia unterbringen ließ. Diese Unterstützung von Abtrünnigen war für viele Bischöfe nicht zu akzeptieren. Man lud Johannes auf eine Synode vor, um ihn für sein Verhalten zu bestrafen. Aber Johannes war nicht bereit, sich vor den anderen Bischöfen zu rechtfertigen. Diese Weigerung, auf der Synode zu erscheinen, war aber auch ein Affront gegen den Kaiser, der ihn um eine Teilnahme gebeten hatte. Auf eine solche Gelegenheit hatte Kaiserin Eudoxia nur gewartet. Jetzt konnte sie Johannes zu Fall bringen. Mit Unterstützung seines eifersüchtigen Rivalen Theophilos aus Alexandrien ließ die Kaiserin Johannes von der Synode als Bischof von Konstantinopel absetzen. Während der Osterfeier des Jahres 403 wird er dann in der Hagia Sophia festgenommen und an die armenische Grenze verbannt. Körperlich sehr geschwächt kommt er in Kukusus an, mitten im Antitaurus auf 1400 Metern Höhe gelegen. In einem Schreiben wendet sich Chrysostomus um Unterstützung nach Rom. Doch Papst Innozenz I. protestiert vergebens. Zu sehr ist der Einfluss des westlichen Bischofs im Osten bereits geschwunden. Angesichts der nahen persischen Grenze überkommt ihn sogar wieder ein kühner missionarischer Eifer. Diesmal möchte er das Christentum nach Persien bringen. Außerdem führt er seine Predigertätigkeit fort, und bald wird selbst dieser entlegene Ort seiner Verbannung zu einer Art Wallfahrtsziel für zahlreiche seiner Anhänger. In Konstantinopel wurde diese Entwicklung natürlich mit äußerstem Misstrauen beobachtet. Man fühlte sich zum Handeln herausgefordert. Im Jahre 407 wurde Johannes deshalb ein weiteres Mal verbannt, diesmal ins ferne Pythios am Schwarzen Meer. Offenbar verfolgte man dabei die Absicht, ihn durch den Fußmarsch zu diesem Ort, durch die rauesten Gegenden, zugrunde zu richten. Dazu der Kirchenhistoriker Hans von Kampenhausen. Noch am Vorabend seines Todes musste er hochfiebernd 8 Kilometer weit bis zum Städtchen Komana marschieren. Hier nahm ihn die kleine Gemeinde liebevoll auf. Aber schon am nächsten Morgen musste er weiter. Nach 5,5 Kilometern erneuter Wanderung brach er endgültig zusammen. Bestattet wird Johannes in der Märtyrerkapelle des Basiliskus nahe Komana Ponticus, heute in der nordöstlichen Türkei. 30 Jahre lang liegt er hier, bis Kaiser Theodosius II., Sohn von Arkadius und Eudoxia, seine Gebeine nach Konstantinopel holen lässt. Von keinem ostkirchlichen Kirchenvater sind so viele Werke erhalten wie von Johannes Chrysostomus. Die letzten noch unbekannten Schriften wurden im Jahr 1955 auf dem Berg Athos gefunden. Viele seiner Werke wurden im Laufe der Jahrhunderte in zahlreiche Sprachen übersetzt und von Theologen in allen christlichen Kirchen studiert. Auch in den abendländischen Kirchen zählt er zu den großen griechischen Kirchenvätern. In den östlich-orthodoxen Kirchen wird Chrysostomus seit dem 10. Jahrhundert zusammen mit Basilius dem Großen und Gregor von Nazianz als einer der 3 heiligen Hierarchen verehrt. Johannes Chrysostomus hat das spezifische liturgische Bewusstsein der Orthodoxie wie kein anderer geprägt. Für die orthodoxe Liturgie spielt er damit eine herausragende Rolle. In unzähligen orthodoxen Kirchen sieht man bis heute seine Ikone. Sicherlich war er kein origineller Theologe, aber seine Rednergabe muss von einer Eindringlichkeit gewesen sein, wie sie im Altertum sonst wohl nur Cicero oder Demosthenes eigen war. Im 6. Jahrhundert hat man dem größten Prediger der Ostkirche darum den Zunamen Chrysostomos, also Goldmund, verliehen.